Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Ein kalter, grauer Winternachmittag Mitte Dezember 2019 in München-Trudering. Ein bürgerlicher Vorort, wo sich die Gartenhecken Gute Nacht sagen. Eine Handvoll Demonstranten hat sich an einer Straßenkreuzung versammelt. Sie halten Schilder, auf denen steht: Wir sagen Nein zu Straßen, die nach Rassisten und Mördern benannt sind. Eine kleine Tonanlage überträgt die Reden. Aber niemand hört zu. Außer dem Dutzend Demonstrantinnen und zwei neugierigen Mädchen, die auf ihren Rädern hin und her fahren. Schließlich ergreift eine zierliche Frau das Wort. Sima Lüpert vom Volk der Nama aus Namibia. Sie hat ein Straßenschild mitgebracht für eine Cornelius-Frederick-Straße. The name that I'm holding in front of me is the name of my great-grand-uncle. He was a heroic fighter, he was a warrior and he was a leader of my people. Das ist der Name meines Urgroßonkels. Er war ein heldenhafter Krieger und Anführer meines Volkes, verheiratet mit Magdalena Frederik. Die deutsche Schutztruppe hat Cornelius Frederik auf der Haifischinsel bei Lüderitz interniert, später auch seine Frau und ihre beiden Kinder. Bei der Ankunft wurden die Kinder von ihrer Mutter getrennt. Sie kamen in ein Lager, in dem die Frauen als Sexsklavinnen für die deutschen Truppen dienen mussten. Über Wochen wurde sie konstant vergewaltigt. Als sie einfach nicht mehr konnte, bat sie um eine andere Aufgabe. Daraufhin musste sie die Schädel ihrer Verwandten kochen und das Fleisch abschaben. Eines Tages reichte ihr ein Soldat den Kopf meines Urgroßonkels, ihres Mannes, Cornelius Frederik. One day the soldier came to her and he handed her the head of her husband, Cornelius Frederik, my great-grand-uncle. For me it is a very emotional moment. Dieses Straßenschild zu halten, ist ein sehr emotionaler Moment für mich. Denn ich weiß, dass sein Schädel irgendwo in Deutschland liegt. Aber niemand kann mir sagen, wo. Ich kann meinen Urgroßonkel also nicht beerdigen. In meiner Kultur entstammt ein Mensch dem Lehm der Erde und muss dorthin zurück. Und wenn das nicht passiert, findet die Seele keinen Frieden. Weder die des Täters noch des Opfers. Ich rufe also das deutsche Volk auf, Druck auf seine Regierung und Institutionen auszuüben, damit sie die Überreste unserer Vorfahren zurückgeben. Ich bin Zeugnis dieser Taten, lebendiges Gedächtnis. Bitte, gebt uns unsere Vorfahren wieder, damit wir sie in Würde begraben können. I am testimony of what happened. I am the living memory. And I call on you. So please give our parents back, so that we can give them dignified burials. Der Rassist in uns. Deutschlands verdrängtes koloniales Erbe. Sendung von Florian Fricke. Auf der Berliner Kongo-Konferenz 1884 trat das frisch gegründete Deutsche Reich ein in den europäischen Wettbewerb um die besten Kolonien. Binnen kürzester Zeit wurde so nach Großbritannien und Frankreich das drittgrößte Kolonialreich in Afrika und der Südsee geschaffen. Rund 30 Jahre lang waren Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Burundi und Ruanda und Togo und Kamerun unter deutscher Kontrolle. Im Ersten Weltkrieg verlor das Deutsche Reich eine Kolonie nach der anderen wieder an die Kolonialmächte Frankreich und England. Sima Lüpert, die Nama-Aktivistin, hält ihre Rede an der Kreuzung Waterbergstraße und Hererostraße in München-Trudering. Der Waterberg war der Schauplatz der Vernichtungsschlacht gegen das Volk der Herero. Erst seit 2006 heißt die Straße Herero-Straße, davor von Trotter-Straße, benannt nach Lothar von Trotter, dem damaligen Befehlshaber der kaiserlichen Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika und Verantwortlicher für den Völkermord an den Herero und Nama. Lothar von Trotter eilte sein brutaler Ruf voraus, als er 1904 seinen Dienst antrat, um den Aufstand der Herero niederzuschlagen. An den damaligen Gouverneur von Südwestafrika, Lüderitz, schrieb er: Gewalt mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik. Ich vernichte die aufständischen Stämme in Strömen von Blut und Strömen von Geld. Nur auf dieser Aussaat kann etwas Neues entstehen. 3 Jahre später waren die 60 bis 80.000 Herero um 80% dezimiert. Von den 20.000 Nama hatte die Hälfte überlebt, so die Schätzungen. Wer nicht im Kampf oder in Konzentrationslagern getötet wurde, floh in die Wüste. Die Schutztruppe vertrieb die Überlebenden konsequent von den wenigen Wasserstellen. Am Ende wartete der Tod durch Verdursten. Der erste Völkermord im noch so blutigen 20. Jahrhundert. Zahlreiche Schädel der Ermordeten wurden in deutschen Instituten für rassistische Forschung missbraucht. Davon zeugt zum Beispiel der Artikel »Rassenanatomische Untersuchungen an 17 Hottentottenköpfen« in der Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie aus dem Jahr 1913. We demand an apology, you know, to say this was done not by us, but by our forefathers, and we apologize, as simple as that. The other things can come later. So Inge Morange, eine Abgesandte aus Namibia am Rande der dritten sogenannten Gebeinerückführung in Berlin im Sommer 2018. Eine Entschuldigung sei das Mindeste und die Basis für alles Weitere, wie zum Beispiel die Rückgabe von Ländereien. Entschuldigt hat sich bisher allerdings nur die Familie von Trotter im Jahr 2004 und Michelle Müntefering, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, persönlich wohlgemerkt, nicht im Namen der Bundesregierung. Warum tun sich der deutsche Staat und seine Gesellschaft immer noch so schwer mit ihrer kolonialen Schuld? Dieser Frage will sich dieser Generator in ähnlich anekdotischer Form stellen wie Charlotte Wiedemann in ihrem neuen Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz«. Also ich erinnere aus meiner Kindheit das Wort Hottentotten. Das wurde benutzt zum Beispiel, wenn das Zimmer unordentlich war, dann sah es aus wie bei Hottentotten. Oder auch, dass man, weil es noch nicht so üblich war, dass man draußen irgendwo im Park gegrillt hätte, da erinnere ich, dass gesagt wurde, nur Zigeuner und Hottentotten lagern im Freien. Ich fand es eigentlich damals ein ziemlich lustiges Wort. Ich hatte keine Ahnung, wo das irgendwie herkommt. Also, dass das seinen Ursprung im südlichen Afrika im kolonialen Zusammenhang hat, wo ursprünglich die Buren das geprägt haben, um sich quasi darüber lustig zu machen, was dort bestimmte Leute für eine Sprache irgendwie haben. Also ich fand das Wort lustig wegen dieser vielen O's. Und Kinder haben ja immer Spaß an so Worten, die so lautmalerisch irgendwie lustig sind. Und damals trugen Mädchen so karierte Röcke, so Schottenröcke mit einer Sicherheitsnadel als Schmuck dran. Und so einen Rock hatte ich. Und ich habe das irgendwie wegen der vielen O's verbunden mit diesem Schottenrock in meinem Kleiderschrank. Stellte mir also vor, dass es Leute waren, die alle immer so karierte Röcke getragen haben. Das ist nun ein Wort, was man heute nicht mehr hört, zum Glück. Auch andere Worte, also allein das Wort Fräulein, ist ja irgendwie aussortiert worden. Und trotzdem gibt es bestimmte Ausdrücke, auf denen manche Leute absolut bestehen wollen, weil sie denken, dass es sozusagen ihr Recht ist, Ausdrücke zu benutzen, die einmal in ihr Leben getreten sind, dass sie auch immer weiter benutzt werden müssen. Zum Beispiel Farbige ist ein Wort, was anscheinend auch von vielen Leuten, die ich als durchaus progressiv empfinde, für unverzichtbar gehalten wird, um über Menschen zu reden, die anders aussehen als sie selber. Charlotte Wiedemann, Jahrgang 1954, arbeitete als Korrespondentin für Magazine und Tageszeitungen in Bonn und Berlin, später vorwiegend als Auslandsreporterin. Sie lebte im Iran und in Mali, wurde Expertin für Islam und postkoloniales Denken. Ihr Buch »Vom Versuch, nicht weiß zu schreiben« handelt von ihrem Bemühen, die Welt nicht durch die eurozentrische Brille zu sehen. Der Nachfolgeband »Der lange Abschied von der weißen Dominanz« ist eine Auseinandersetzung mit der Verschiebung der internationalen politischen Kraftfelder. Wir als Europäer, so ihre These, sollten uns eingestehen, dass nach 500 Jahren Kolonialgeschichte die Welt langsam aber sicher nicht mehr nach unserer Pfeife tanzt. Den Weg zu diesem neuen Kräfteverhältnis in der Welt beschreibt Charlotte Wiedemann in vielen persönlichen Anekdoten und Überlegungen. Also ich bin jetzt 65 Jahre, das heißt, ich gehöre noch zu einer Generation, wo es in meiner Jugendzeit und auch in meiner Studentenzeit den Streit darum gab, sollte man eigentlich von Kapitulation oder von Niederlage sprechen, was das Ende des Nationalsozialismus angeht. Und ich gehörte zu denen, die immer sagten, nein, es war eine Befreiung. Aber was ich selber auch wirklich sehr lange übersehen habe, war, dass der Nationalsozialismus oder Faschismus von außen besiegt worden ist, aber dass er ja durchaus innerhalb der Gesellschaft eigentlich seine Ziele durchaus weitgehend erreicht hat, eben nicht nur in der Vernichtung der Juden, sondern auch anderer, die nicht zur nationalsozialistischen Vorstellung einer weißen Herrenrasse passten. Und wenn man aber, wie ich, dann schon in dieser Nachkriegszeit aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, man hat ja erstmal das Fehlen der anderen gar nicht bemerkt. Dass meine Schulklasse in der ersten Klasse so seltsam homogen war, ist ja erst etwas, was mir viel, viel später aufgefallen ist. Und ich bin jetzt eigentlich erst auch durch die Arbeit an diesem Buch bin ich darauf gekommen, dass wir immer etwas für normal halten, von denen wir einfach die Vorgeschichte weglassen. Einer der vielen Momente im Buch, wo einem als Leser der Atem stockt, ist die Beschreibung der sogenannten Völkerschauen, die vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert sehr populär waren. Nach Recherchen einer französischen Forschergruppe wurden 35.000 Menschen aus allen Erdteilen verschleppt und ausgestellt, vor allem nach Europa. Unfassbare 1,5 Milliarden Menschen sahen sich das insgesamt an, allein bei Hagenbeck in Hamburg 1 Million binnen weniger Wochen. Charlotte Wiedemann nennt das die Popkultur des 19. Jahrhunderts. Um ihre Wildheit unter Beweis zu stellen, wurden die Angestellten zu bestimmten Verhaltensweisen gezwungen. Sie mussten Schreie ausstoßen, die kannibalisch wirken sollten, und Frauen ließ man öffentlich gebären. Das Publikum hielt die Inszenierungen für die tatsächliche Lebensweise dieser Völker. Oft wurden die Menschengehege an der Seite von Tiergehegen in zoologischen Gärten präsentiert. Frankreich hatte exotische Tiere zuvor in einer königlichen Menagerie gehalten, zum Ergötzen des Adels. Die Französische Revolution setzte der Exklusivität ein Ende und überführte die Tiere in einen öffentlichen Garten. Andere europäische Länder folgten dem Beispiel. Der Citoyen durfte nun betrachten, was bisher der Aristokratie vorbehalten war, und er betrachtete Menschen, die definitiv keine Citoyens waren. Das Versprechen der Französischen Revolution auf Freiheit und Gleichheit erstreckte sich nicht auf die Angehörigen verachteter Kulturen. Aus Charlotte Wiedemann, der lange Abschied von der weißen Dominanz. Für mich hat, seitdem ich politisch denken kann, also vielleicht seitdem ich 16 war, eigentlich sehr lange Zeit auch immer die Shoah, der Holocaust, die Nazizeit absolut im Vordergrund gestanden. Ich glaube, das war auch richtig. Was mir aber heute erst auffällt oder seit kürzerer Zeit auffällt, ist, dass ja auch da das alles natürlich ja nicht aus dem Nichts kam und dass der deutsche Kolonialismus, als er zu Ende ging, also 1918, 19 und dann waren es nur 15 Jahre bis 1933. Und wenn man sich also überlegt, dass man 1918 etwa die 1 Million Tote, die die deutsche Kolonialpolitik des Kaiserreichs in Afrika hinterlassen hat, dass man die einfach übersehen konnte, dann muss man schon sagen, dass das eine gewisse kollektive Prägung war oder ein kollektives Reagieren oder eine Art von kollektiver kalter Seele, die anschließend es dann auch möglich machte, erneut ganz, ganz großen Opfergruppen das Menschsein abzusprechen. Unter den Historikern gibt es ja, soweit ich weiß, eben zwei Strömungen. Die einen ziehen mehr Linien zwischen dem Genozid an Herero und Nama zum Judenmord. Andere sind da sehr zurückhaltend. Ich wäre vielleicht auch zurückhaltend, aber dennoch, glaube ich, gibt es auf jeden Fall einen Faktor, den man als Ebnung des Weges bezeichnen kann. Thank you. most of us have German blood that is also running through our veins. Die meisten von uns haben deutsche Anteile im Blut, vom Urgroßvater oder der Urgroßmutter. Kinder fragen ihre Eltern oft, warum sie wie ein Oshirumbu, wie ein Weißer aussehen. Die Antwort ist, weil ein Großelternteil so ganz anders aussieht als der Rest der Familie. Zurück nach München-Todering, zur Aktion des Vereins München-Postkolonial für die Umbenennung rassistisch konnotierter Straßennamen. Neben der vorhin gehörten Nama-Vertreterin Sima Lüpert ist auch Esther Mujanje von den Herero anwesend. Trudering ist eine der ersten Stationen einer Informationstour der beiden durch deutsche Städte. Esther Mujanje kandidierte 2019 als erste weibliche Kandidatin für das namibische Präsidentenamt. Sie ist auch die erste weibliche Parteivorsitzende ihres Heimatlands. Sie steht der Herero-Partei NUDU vor. Nach den Reden gibt sie noch ein Interview, was ihr wegen der empfindlichen Kälte nicht leicht fällt. Sie spricht von der Rolle der Frauen während des Herero-Aufstands. During that time, women played a very important role. Besides being the nurses for the wounded, being the carers for those who were dying. Die Frauen waren damals sehr wichtig. Sie waren Krankenschwestern und standen den Sterbenden bei. The women in the Herero community were doing ondoro, we call it ondoro in Herero language. Darüber hinaus machten sie auch, was wir ondoro nennen. Sie motivierten die Männer und sprachen ihnen Mut zu. Onovita, ovita, ovita. Ovita, los, bekämpft sie, gebt nicht auf. Und so schöpften die Männer Kraft, ihre Gemeinschaften zu beschützen. And that gave the men the courage so to protect their communities. So that was one role that women played. In diesem Moment kommt ein altes Paar an der Gruppe vorbei, sie mit Rollator. Ich höre, wie sie sinngemäß sagt, das ist doch so lange her, kümmert euch doch lieber mal um die AfD. Ich gehe ihnen kurz hinterher und frage den Mann. Haben Sie was gegen die Umbenennung? Noch nicht. Wir fahren aus dem verschlafenen Trudering zurück in die Stadt. Die beiden Aktivistinnen aus Namibia werden abends noch im Stadtmuseum sprechen unter dem Motto »Not about us, without us«. Sprecht nicht über uns, ohne uns. Eva Bahl hat die Aktion in Trudering mitorganisiert. Seit 10 Jahren ist sie im Verein München Postkolonial aktiv. Sie bietet Führungen durchs Kolonialviertel an, das in den 1920er Jahren entstanden ist. Hier gab es ein Kolonialkriegerheim und als Trudering nach München eingemeindet wurde, mussten neue Straßennamen her. Umgesetzt haben die Beschlüsse dann die Nationalsozialisten 1933. Ich habe es jetzt leider noch nie erlebt, dass positives Feedback gekommen wäre, was ja auch denkbar wäre, dass eben Leute kommen und sagen, wir wohnen hier, aber wir finden das auch nicht gut oder wir würden auch lieber in einer anderen Straße wohnen als in der Waterbergstraße, also einer Straße, die nach dem Geschehensort eines Genozids benannt ist. Sowas habe ich jetzt noch nicht erlebt. Das sind natürlich immer sehr punktuell, die Erfahrungen, wenn man da ein-, zweimal im Jahr ist. Aber sozusagen angepöbelt oder sehr kritisch beäugt worden sind wir schon fast jedes Mal. Was sagt denn das aus über die Bereitschaft, diese koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten, wenn das schon an Straßennamen scheitert? Die Straßennamen, also da manifestiert sich ja ganz viel. Also die Argumente an der Oberfläche sind dann eben ganz viel so Dinge wie, man muss sein Auto ummelden, man muss neue Visitenkarten drucken und also so ganz oberflächliche Argumente. Aber da verbirgt sich natürlich sehr viel dahinter, weil das ist natürlich in all seinen Auslassungen wahnsinnig rassistisch und wahnsinnig geschichtsvergessen und auch wahnsinnig wertend in dem, was Bedeutung hat, historisch und was nicht. You see your grandparent sitting outside the house, facing the Waterberg Mountain, and you see her crying. Du siehst deine Großmutter, wie sie vor dem Haus sitzt, auf den Waterberg starrt und dabei weint. Als Kind verstehst du es nicht und fragst, Oma, was ist los? Aber sie antwortet nicht und schaut weiter auf den Waterberg. Heute, wo wir die Hintergründe kennen, verstehen wir, wie viele Familienmitglieder sie dort in dieser Schlacht verloren hat. How many people she lost during that Waterbag Battle in Hamakari. Esther Muijanje ist es ein Anliegen, dass die Gemeinschaft der Herero die Erinnerung bewahrt, auch die Herero in Botswana und Südafrika. In die beiden Nachbarländer mussten damals viele fliehen und dort leiden sie bis heute unter kultureller Entwurzelung. Mittlerweile trifft man sich 5-mal im Jahr an wichtigen Daten, Orten des Genozids, zum Beispiel an der Stelle, an der Lothar von Trotha stand, als er die Erklärung zum Völkermord verlas. Dann werden die Geschichten erzählt, die über 100 Jahre zurückliegen. Herero und Nama tradieren ihre Erinnerung vor allem mündlich. Die westliche Idee eines Museums, eines Hauses der Erinnerung, ist ihnen fremd. So gesehen stellt diese Erinnerungskultur das genaue Gegenteil zur unsrigen dar. Hier herrscht eher Schweigen in den Familien, die Vergangenheit wird abstrakt bewältigt. Sima Lüpert von den Nama sieht hier einen wichtigen Punkt. I think that healing process is as true for the descendants of the perpetrator. Ich glaube, dass der Heilungsprozess für beide Seiten wichtig ist, für die Nachkommen der Täter wie der Opfer. Die deutsche Gesellschaft hat sich zu lange eingekapselt, damit sie sich nicht mit ihrer Schuld beschäftigen muss. Es fühlt sich so an, als ob wir alte Wunden öffnen, die lieber geschlossen blieben. Als die alte Passantin am Rande der Aktion meinte, das liege doch 100 Jahre zurück, war das eine automatisierte Abwehrreaktion. Niemand lässt sich gern zur Beschäftigung mit der Vergangenheit zwingen. You don't want people to force you to deal with something. Sima Lüpert beklagt aber auch, dass der Völkermord innerhalb Namibias nie richtig aufgearbeitet worden sei. Allzu lange seien die Betroffenen mit ihren Erinnerungen allein gelassen worden. The effects, the impacts of it have never been addressed. Many of those impacts. Die Folgen des Genozids wurden nie diskutiert und so wurden sie institutionalisiert. Unser Land wurde uns genommen. Nachdem man die Menschen in die Konzentrationslager verschleppt hatte, wurde verfügt, dass ihr Land, ihr Vieh und alles Eigentum geraubt werden solle. Die überlebenden Nama und Herero hatten nichts mehr. Und bis heute haben wir das nie thematisiert. And until today, we have never addressed the fact that everything has been taken away from them. Wenn wir heute von Überlebenden sprechen, dann haben wir einen großen Respekt vor den sehr wenigen Überlebenden des Holocaust, die es noch gibt. Aber von Seiten der Regierung gibt es ein ganz anderes Verhältnis zu den Überlebenden oder den Nachfahren der Überlebenden kolonialer Verbrechen. Es ist ein viel instrumentelleres Verhältnis, ein viel kühleres, wo man eben schnell dazu neigt zu sagen, naja, die vertreten jetzt vielleicht bestimmte ethnische Forderungen oder bestimmte Egoismen einer bestimmten Volksgruppe. Alles das, was man sich niemals, zum Glück niemals trauen würde, jetzt in Bezug auf jüdische Überlebende zu sagen oder deren Nachfahren. Und es gibt, glaube ich, oft doch einen letztendlich rassistisch geprägten Unterschied, der zwischen weißen Überlebenden und nicht weißen Überlebenden gemacht wird. Letztendlich, glaube ich, kann man das nicht anders erklären als so. Ende August 2018 kommt es zur dritten sogenannten Gebeinerückführung im französischen Dom zu Berlin. Eine große Delegation samt Außenministerin und Chiefs von sämtlichen Stämmen aus Namibia ist geladen. Die Bundesregierung bemüht sich sichtlich, die Zeremonie in einem feierlichen Ambiente zu gestalten. Aber nicht alle sind davon beeindruckt. Vor der Kirche lagern die, die nicht geladen sind, die NGOs und Vereine wie Berlin Postkolonial, all die, die über Jahre die einzigen in Deutschland waren, die an die Verbrechen in der Kolonialzeit erinnerten. Darunter auch der erste und immer noch einzige Herero-Aktivist in Deutschland, der den Skandal um die Gebeine in den Museen und Instituten 2004 anschob, bekannt durch seinen Auftritt bei Jan Böhmermann, Israel Kaunatike. Er könnte an der Zeremonie teilnehmen, zeigt sich aber mit den übrigen Aktivistinnen solidarisch. Warum muss das in der Kirche sein? Das ist die Frage. Warum? Das ist wieder für mich irgendwo diese, wieder wie so eine Kolonialisierung. Also das heißt, man hat damals auch die Menschen zu Christentum gezwungen. Und die Deutschen? Ja, die Deutschen damals. Also die Kirchen waren auch beteiligt an dieser Geschichte, muss man auch sagen. Also vor den Deutschen gab es kein Christentum in Namibia? Es gab gar nicht. Wir haben ihre eigene Religion und Naturreligion, oder die Hereros haben die sogenannte heilige Feuer. Und darum sage ich, diese Zeremonie hier ist falsch am Platz. Das muss in den Bundestag oder im Bundesrat oder irgendwo in eine Regierungsinstitution. Und dann soll die Bundesrepublik Deutschland auch sofort auch entschuldigen. Aber das ist ja Verschiebung von der Geschichte. Und darum sage ich, was habe ich da zu suchen in der Kirche? Und darum bin ich auch draußen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the precious fellowship of the Holy Spirit be with us today and evermore. Auch Charlotte Wiedermann ist damals anwesend. Ja, die Schädel, die waren dort in so einer Glasvitrine aufgebracht, eigentlich sehr schön, so mit weißen Lilien drumherum. Und ich war eine Weile vorher da und dachte irgendwie, jetzt, du kannst hier nicht einfach nur so rumstehen, als ob das jetzt irgendeine Vitrine ist, sondern ich habe gedacht, ich gehe da wenigstens mal nach vorne, so als Zeichen des Respekts, vielleicht wie man auch sonst bei einer Beerdigung sich verhalten würde. Und was mich dann sehr berührt hat, war, dass eben der Schädel, auf den ich blickte, der hatte eine Nummer auf der Stirne. Und das ist eben etwas, was diejenigen, die diese Schädel früher an sich genommen, also geraubt haben, haben sie auf diese Weise katalogisiert. Mir ist in diesem Augenblick aber so vieles eigentlich bewusst geworden über den Zusammenhang auch von Kolonialismus und dem rassistischen Antisemitismus. Denn diese Art und Weise, den Menschen ihren Namen zu nehmen und sie nur noch eine Nummer sein zu lassen. Und wenn sie erst einmal eine Nummer sind, ist es auch viel leichter, sie überhaupt nicht mehr als Menschen zu betrachten. All das hat sich für mich plötzlich so verdichtet in diesem Moment, wo ich auf diesen Schädel mit den Ziffern geschaut habe. Also es war schon ja ein sehr wichtiger Moment für mich. Wer kennt heute die Geschichte der sogenannten Brown Babies nach dem Zweiten Weltkrieg, Mischlingskinder von deutschen Müttern und ausländischen Soldaten? Die ca. 5000 Brown Babies wurden sogar unter dem Titel »Rassisches Problem« Thema im Bundestag. Man wollte nicht glauben, dass diese Kinder in die weiße Volksgemeinschaft zu integrieren seien. Also nahm man sie den Müttern weg und verschickte sie in die USA, wo sie unter ihresgleichen bei Adoptiveltern aufwuchsen. Das Schicksal spielte so Roulette. Entwurzelte Seelen waren die Folge. Gerade in Anbetracht der Kindertransporte nach England nach dem Novemberpogrom bis Kriegsbeginn 1939, die 10.000 jüdische Kinder vor dem Holocaust bewahrten, eine gespenstische Episode. Überhaupt die europäische Geschichte nicht weißer Soldaten. Wegen verlorener Kolonien und natürlich auch aus rassistischen Gründen gab es keine schwarzen Wehrmachtssoldaten. In der britischen Armee stammte jeder zweite Soldat aus den Kolonien, vor allem aus Indien. Auf französischer Seite kämpfte 1 Million Afrikaner. Allerdings erlaubte ihnen General de Gaulle nicht, auf Seiten der alliierten Truppen 1944 in Paris einzumarschieren. Der Sieg, er sollte weiß sein. Als im selben Jahr Soldaten aus dem Senegal zurück in ihre Heimat auf die Ausbezahlung ihres Solds pochten und sogar dafür in den Streik gingen, wurden sie von den eigenen französischen Truppen zusammengeschossen. All my friends. All My Friends vom Album Schland is the Place to Be von Fela Kuti. Das ist Julian Warners aktuelles Musikprojekt Afro-Krautrock, mit dem er persönliche und gesellschaftliche Erfahrungen mit Rassismus verarbeitet. Im Januar 2020 co-kuratierte Julian Warner das Festival Friendly Confrontations an den Münchner Kammerspielen, das ganz freundlich der rassistischen Realität im Kulturbetrieb nachspürte und neue Allianzen suchte. Ein Festival nach Vorbild von Okwi Envesor, dem 2019 verstorbenen nigerianischen Kurator, der nach der totalen Erzählung suchte im Sinne einer globalen Erzählung, die über die westliche Perspektive hinausgeht. Und so konnte man ganz intim Onyx Ashanti, einen echten Afrofuturisten und Cyberpunk aus Detroit, treffen oder dabei zuschauen, wie sich Boxerinnen und Boxer aus München und Ghana miteinander messen. Die Dekolonialisierung des bürgerlichen Stadttheaters. Und natürlich ging es viel um Rassismus. Julian Warner ist da Experte, als Kind von britischen Soldaten aus Jamaika und Singapur im Rheinland geboren. Gerade die Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg ist so unglaublich interessant, weil die Franzosen dort halt sogenannte Kolonialsoldaten eingesetzt haben. Interessanterweise nicht alle Afrikaner, sondern halt auch aus Indochina oder aus dem Maghreb, keine Schwarzen als solche. Ja. Und der Diskurs, der sogenannte um die schwarze Schmach am Rhein, ja, der ging nur um die Schwarzen. Und da sind wir wieder hier in Bayern angekommen. Da ist nämlich das Interessante, wer hat diesen Diskurs, wer hat diese Propagandaschlacht sozusagen befeuert? Naja, das war auch das bayerische Innenministerium damals, die Gelder gegeben haben für die Gründung eines Vereins hier in München, dem Notbund gegen die schwarze Schmach am Rhein. Und das ist ganz interessant, das kann man hier in der Bayerischen Staatsbibliothek, haben die auch die Publikationen von diesem Notbund. Ja? Die sind dann mehrsprachig, ich glaube 4 oder 5 Sprachen ist dann jeweils die Publikation und die wurden dann in die ganze Welt versendet, um sozusagen rassische Solidarität herzustellen gegen die vermeintliche massenhafte Vergewaltigung weißer Frauen durch schwarze, heutzutage würden wir sagen senegalesische Soldaten, was dann auch damals eine Polizeiinvestigation gezeigt hat, nicht der Fall gewesen ist. Auch Reichspräsident Ebert, ein Sozialdemokrat, hat verlangt, dass diese Angehörigen einer niederen Kultur auf jeden Fall abgezogen werden müssten aus dem hochstehenden Rheinland. Es ist bemerkenswert, wenn man sieht, wie die verschiedensten, also politisch eigentlich unterschiedliche Milieus von ganz rechts, nationalistisch, völkisch bis hin zu sozialdemokratisch, sich damals doch irgendwie einig waren darin, dass die Rheinländer als Weiße höher stehend sind. Und Hitler hat es dann in Mein Kampf dahingegen zugespitzt, dass er geschrieben hat, es sei natürlich der Jude, der dafür sorgen würde, dass Schwarze dort stationiert würden, um die weiße Rasse zu vernichten. Wenn wir so über Fragen von Kolonialität nachdenken, also wie überlebt der Kolonialismus den historischen Kolonialismus und präfiguriert oder bedingt unsere Form des Denkens und der Interaktion heutzutage noch. Ja, so. Also Kölner Silvesternacht, das ist ein Wiedergänger. Das ist ein unglaublicher Wiedergänger dieses Diskurses. Man sieht Julian Warner seine Herkunft an. Und obwohl er eine Bahncard 100 besitzt, ist er regelmäßiges Opfer von Racial Profiling, gerade in Zügen oder Bahnhöfen. Erst recht, seitdem Angela Merkel im August 2015 sagte, wir schaffen das. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass ich in Köln in einem Theaterstück, das da Herero Nama, A History of Violence, auf der Bühne stehe als Experte und eigentlich einem Kölner Bürgertum seine verdrängte koloniale Geschichte näher bringe, zusammen mit Herero Nama AktivistInnen. Ich fahre morgens mit dem Rad zum Münchner Bahnhof, habe dann schon Angst, dass die Polizei auf mich zukommt. Dann passiert es nicht. Aber wenn ich dann zurückkomme aus Köln, dann werde ich als Einziger rausgezogen und kontrolliert. Und da hatte ich auch schon den Fall, dass ich dann zu dem Herrn gesagt habe, so, also, weil es dann schon die zweite Kontrolle war im Laufe des Tages, dass ich gesagt habe, so, hey, ich finde, Sie haben ein Rassismusproblem. Und dann haben die mich dann mit aufs Revier genommen und dann haben die mich da auseinandergenommen. Ne? Und dann stand da das komplette Revier, hat zugeschaut, ja, wie der durch meine Sachen durchgeht, mich anschreit. Also wir haben uns gegenseitig angeschrien. So ehrlich sollte ich dann sein. Ne? Aber ich habe ihm dann halt gesagt, so, Sie haben ja keine Ahnung, wie man eine diverse Gesellschaft policen soll. Ja? So, und er hat dann so, was soll denn eine diverse Gesellschaft sein? Und nicht so, hey, ich gehöre zu diesem Land. Ja? Ich bin hier geboren. Und dann sagte er so, ja, aber wie sollen wir es denn kontrollieren? Und dann sage ich so, naja, wenn der Gleichheitsgrundsatz gilt und sie kontrollieren wollen, ja, und sie sagen, eigentlich ist hier die inoffizielle Grenze, hier das Grenzregime ragt zum Münchner Bahnhof rein, ja, dann muss jeder da kontrolliert werden. Was macht ihr denn hier? Und dann hat er gesagt so, wir beschützen Deutschland vor denen, die uns unseren Wohlstand neiden. Hier ist der Zündfunkgenerator auf Bayern 2, heute mit einigen Fragen zur kurzen Geschichte Deutschlands als Kolonialmacht und den daraus entstandenen Problemen, die uns bis in die Gegenwart beschäftigen. Zum Beispiel 2008 in einem Hotel in Berlin. Der Pirelli-Kalender wird vorgestellt, ein jährliches unverkäufliches Prestigeobjekt, ein Geschenk für treue Kunden und Persönlichkeiten. In diesem Jahr bot afrikanische Savanne die Kulisse. Halbnackte Models zwischen wilden Tieren in atemberaubender Landschaft. Der Fotograf Peter Beard ist Afrika-Experte seit über 50 Jahren. Er besitzt in Kenia eine Farm, neben der von Karen Blixen. Auf der Pressekonferenz werden er und der Pirelli-Magnat dramatisch. Wir müssen das Bevölkerungswachstum endlich stoppen, fordern sie. Wir sind zu viele, verstehen Sie, zu viele. Es ist klar, wen er damit meint, umringt von seinen bildhübschen, schneeweißen Models. Felwine Sarr ist Schriftsteller, Professor für Wirtschaftswissenschaften im Senegal und Auslöser des aktuellen Restitutionsdiskurses über die Rückgabe afrikanischer Raubkunst aus europäischen Museen. In seinem schmalen Buch Afrotopia analysiert er das westliche Bild vom Kontinent und wie sich die afrikanischen Nationen von diesem lösen könnten. Laut den Demoskopen wird die Bevölkerung Afrikas im Jahr 2050 2,2 Milliarden Menschen betragen. Sie wird sich also in 30 Jahren verdoppelt haben. Allerdings, so Felwine Sarr, schließt Afrika damit lediglich eine lange klaffende Lücke. Ein Viertel der Menschheit wird dann ein Viertel der Landmasse bewohnen. Dasselbe Verhältnis gab es schon mal, und zwar vor der Sklaverei. Die konservativsten Schätzungen gehen von 11 Millionen verschiffter Sklaven in die neue Welt aus. Vielleicht waren es auch doppelt so viele und 200 weitere Millionen, die ihr indirekt zum Opfer fielen. Felwine Sarr schreibt weiter, dass 1850 im subsaharischen Afrika ohne Sklavenhandel 100 Millionen Afrikaner gelebt hätten. Es waren aber nur halb so viele. In derselben Zeit verdoppelte sich die Bevölkerung Chinas, auch der europäische wuchs, was die industrielle Revolution befeuerte. Zudem schleppten die Europäer viele Krankheitserreger ein. 1900 beträgt der afrikanische Anteil an der Weltbevölkerung nur noch 10%. Niemand kann sagen, wie sich Afrika wohl ohne Sklavenhandel entwickelt hätte. Aber nun wird demografisch aufgeholt. Aber Millionen junge Afrikaner werden den Planeten herausfordern. Auch die Autorin und Journalistin Charlotte Wiedermann macht sich in ihrem Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz« Gedanken um Felwine Sarrs Afrotopia. Es sagt etwas über uns, dass wir kaum begreifen, wovon Sarr spricht, nämlich wie sich die Welt durch afrikanischen Einfluss verändern wird. Weil wir uns Afrika nicht als einen integrativen Teil des globalisierten Lebens vorstellen, sondern nur als etwas Separates, das schnell zur Bedrohung wird, sobald es seinen angestammten Platz in einer Enklave der Unsichtbarkeit verlässt. Vor einem Jahrhundert begann Europa, eine gelbe Gefahr zu sehen. Daraus wurde heute Chinas wirtschaftliche Potenz. Die schwarze Gefahr hingegen ist der pure Mensch, seine Anwesenheit, sein Körper, seine Sexualität. China gewinnt jetzt in Afrika groß an Einfluss. Ich glaube, viele Afrikaner und Afrikanerinnen betrachten China eben doch anders als die westlichen ehemaligen Kolonialmächte, weil sie sich daran erinnern, dass eben China auch mal aus der Armut gekommen ist. 1956, als es eine große Konferenz der Blockfreien gab, saßen die afrikanischen Befreiungsbewegungen an einem Tisch mit dem damaligen China. Und es gibt eben heute schon, glaube ich, sehr unterschiedliche Haltungen in den Ländern mit viel chinesischen Investitionen inwieweit es nützlich ist oder inwieweit es in neue Schuldknechtschaft und so weiter führt. Aber ich glaube, generell ist die Haltung sehr vieler Afrikaner gegenüber China doch eine andere als gegenüber den Abgesandten der ehemaligen Kolonialmächte. Und die Art und Weise, wie wir jetzt glauben, afrikanische Regierungen beraten zu müssen, dahingehend, dass sie doch bitte aufpassen sollen, was den chinesischen Einfluss angeht, ist ein bisschen seltsam. Der namibianische Präsident hat gegenüber einem deutschen Besucher einmal auf eine derartige Kritik geantwortet: Die Chinesen haben bei uns keinen Völkermord begangen. Anfang Januar 2020 in Berlin. Ich nehme teil an einem postkolonialen Stadtrundgang. Der Leiter ist Nyaka Sururu Mboro. Er kommt aus Tansania, lebt aber schon seit über 40 Jahren in Deutschland. Nyaka Sururu Mboro ist einer der Gründer von Berlin Postkolonial, also einer der Urväter der postkolonialen Bewegung in Deutschland. Heute zieht er mit einer Gruppe Studenten der Universität der Künste durch Berlin-Mitte. Wir stehen vor einem Gebäude in der Friedrichsgracht, einem künstlich angelegten Kanal in der Nähe des alten Hafens, benannt nach seinem Erbauer, dem großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Dieser wuchs im 17. Jahrhundert in den Niederlanden auf und träumte vom Binnenland Brandenburg als Seemacht. Also gründete er die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie. Sie gilt als die erste deutsche Aktiengesellschaft. In Ghana baute ihm der Offizier Otto Friedrich von der Gröben das Fort Groß Friedrichsburg, die Basis für das Kerngeschäft der Kompanie, Kolonialwaren und Sklavenhandel. Nyaka Sururu Mboro hat recherchiert, dass die Kompanie nach nur 30 Jahren an die niederländische Konkurrenz verkauft wurde. Während dieser 30 Jahre, die haben geschafft, mehr als 20.000 Sklaven nach Amerika oder in der Karibik zu bringen. Und diese meiste von diesen Sklaven war nicht freiwillig, wurde gejagt wie Tiere im Hochland und dann wurde dann am Meer gebracht und dann es war gerade in dieses Burg. Das es war nicht nur Burg zu zeigen, wie mächtig das er war, es war auch das große Lager. Und wenn man versucht zu reden von deutsche Geschichte, das Deutsche war auch beteiligt im Sklavenhandel. Einer wollte mich prügeln, weil ich erzähle Lüge. Und wenn man ganz genau an die Sockel hier schaut, da sind die Skizze von Sklaven mit Kette. Wir gehen weiter in die Mohrenstraße. Das Wort geht dem Nyaka Sururu Mboro nur schwer über die Lippen. Er nennt sie nur M-Straße. Sie ist eine ziemlich lange Straße durch die Mitte Berlins. Hier verkündete im ehemaligen Pressezentrum Günter Schabowski 1989 den Anfang vom Ende der DDR. Der U-Bahnhof hieß damals Otto-Grotewohl-Straße. 1991 erhielt er im Zuge der Wiedervereinigung, als alle sozialistische Erinnerung möglichst getilgt wurde, den Namen Mohrenstraße. Spätestens das motivierte Aktivistinnen für eine Dekolonialisierung der Städte, für eine Umbenennung zu kämpfen. Nyaka Sururu Mboro erinnert an die Sklaven in Berlin. Es war damals auch die reichen Leute oder die Fürsten, die haben vielleicht, sagen wir so, einen Geburtstag und dann die kriegen von den Engländern oder von den Franzosen oder von den Holländern Geschenk. Oh, zwei nette Jungs oder drei Jungs, Afrikaner, als Geschenk. Und meisten von diesen sogenannten Sklaven, die ganz früh nach Deutschland gebracht wurde oder geschenkt, die wurden hier in der Gegend gebracht. Sie wurden hier ausgebildet, Diener zu sein, ein guter, ordentlicher Diener, zu bedienen die reichen Leute oder die Fürsten oder die Armee, die Generäle und so weiter. Und die wurden ausgebildet auch zu musizieren, Musik machen, Kapelle. Dann die haben dann diese Kapelle gespielt für die Soldaten oder wenn die Leute, die haben eine Veranstaltung oder ist ein Feiertag, natürlich dann die haben Musik gemacht. Und die hier gebracht wurde, man hat die genannt Hofmohren oder Kammermohren. Die letzte Station auf dem postkolonialen Stadtrundgang ist um die Ecke die Wilhelmstraße, wo das ehemalige Reichskanzlerpalais stand. Dort fand 1884-85 die Kongo-Konferenz statt. Auf Einladung von Reichskanzler Bismarck steckten die Kolonialmächte bei diesem Treffen ihre Einflusszonen in Afrika ab. Sie teilten den Kontinent unter sich auf, als wäre er ein Stück Land ohne Geschichte und Einwohner. Auf der Kongo-Konferenz wurden die Grenzen gezogen, die bis heute noch weitgehend gültig sind und bis heute zu Konflikten führen. Wir sind durchgefroren und gehen um die Ecke in ein Café. Nyako Sururu Mburu erzählt von der Herkunft seines Namens. Wie so oft in Afrika geht er auf einen Ort oder eine wichtige Begebenheit zurück, in seinem Fall im ehemaligen Ostafrika, heute Tansania. Übersetzt heißt sein Name Spitzhacke. Es war diese Spitzhacke ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug damals, um Eisenbahn zu bauen. Es war diese Eisenbahnlinie, es geht nicht um Infrastruktur für das Land oder so etwas, nein, es war eine ganz wichtige Gegend, um die Produkte am Meer zu bringen, dass man dann nach Europa bringt. Und meine Uropa war eher Zwangsarbeiter, um diese Eisenbahnlinie von Moshi nach Tanga zu bauen. Und ich hatte ja gedacht, was kann man dagegen tun? Weil es war so brutal, die haben kaum richtig gehabt zum Essen. Es war nur zum Essen genug, dass die weiterarbeiten. Mehr nicht. Hat er gedacht, okay, was machen wir? Brennen wir den ganzen Spitzhacke? Und hat er mit seinen Kumpeln, war drei oder vier, von meiner Oma, wie sie erzählt, in der Nacht alle gesammelt und alles angezündet. Und morgen früh, die Deutschen, die sind ja gegangen, da wo die stehen, in einer Linie zu kontrollieren und ob alle da sind. Ja, die standen da alle ohne Hacke. Und es gab auch die haben gesagt, er hatte mit seinen Kumpel. Und dann wurden die erhängt. Man weiß nicht ganz genau, wie es war. Aber die Nachrichten kamen in meinem Dorf, dass er schon tot ist, er werde nicht mehr kommen. Und dann, seine Frau war damals dann schwanger. Und das Kind geboren ist ja dann meine Opa. Deswegen hat er den Namen Sururu gekriegt. Und er ist geboren von meinem Vater, dann muss ich meine Opas Name nehmen, ist auch Sururu. Also das hat mit mir viel zu tun. Und manchmal, ja, was denn hatten Sie mit dieser ganzen zu tun? Sie waren nicht da. Was heißt, wir waren nicht da. Während des Maji-Maji-Aufstands in Deutsch-Ostafrika 1905 bis 1907 fanden rund 200.000 Einheimische den Tod. Maji heißt Wasser auf Swahili. Die Stämme vertrauten auf ihren Maji-Kult, dessen Zauberwasser sie unverwundbar machen sollte, ein folgenschwerer Irrtum. Aber die meisten starben durch Hunger. Die Schutztruppe, in deren ostafrikanischer Variante viele Afrikaner kämpften, verfolgte eine Politik der verbrannten Erde. Ganze Dörfer, Vieh und Felder wurden vernichtet. In der brachliegenden, erodierenden Landschaft legte der Wind in der Folge die Knochen von Dinosauriern frei. Überlebende mussten sie zu Fuß bis ans Meer schleppen, wo sie nach Berlin verschifft wurden. Dort bilden sie heute im Naturkundemuseum das berühmte Dino-Skelett, das weltweit größte seiner Art. Auch dieses Skelett ist Zeugnis unserer mörderischen Kolonialgeschichte. Der postkoloniale Diskurs hat Fahrt aufgenommen seit der Kritik am Berliner Humboldt-Forum und der Restitutionsdebatte in Frankreich. Jeder Stein in einem Museum und jeder Straßenname wird nun umgedreht, so ist zumindest die Wunschvorstellung seitens der Aktivistinnen und immer öfter auch der Politik. Aber das braucht gesellschaftlichen Willen, neue Stellen und Zeit, viel Zeit. Das Berliner Stadtmuseum hat gerade angekündigt, zusammen mit drei NGOs ein 5-jähriges Projekt zu starten. Auch in München ist das Stadtmuseum ein treibender Akteur. Die öffentliche Beschäftigung mit der kolonialen Vergangenheit erscheint damit mindestens genauso wichtig wie reale Folgen der Debatte, wie eben Umbenennungen oder staatliche Entschuldigungen. Dabei muss man nicht nur nach vorne schauen. Es lohnt sich zum Beispiel die Werke von Franz Fanon, Maya Yim oder Doris Lessing zu entdecken oder wiederzulesen. Das sieht auch Charlotte Wiedermann so. Also verwundert hat mich eigentlich bei der Arbeit an diesem Buch am meisten, wie viel es schon gedacht worden ist, ohne dass ich, obschon ich mich für gut informiert und neugierig und so weiter und weltoffen hielt, das jemals zur Kenntnis genommen habe. Das betrifft vieles an intellektueller Kritik, was zum Beispiel von indischen Intellektuellen schon vor Jahrzehnten geäußert worden ist, aber es jetzt für mich neu war. Das betrifft natürlich auch schwarze Frauen, die in Deutschland dafür gesorgt haben, schon vor Jahren, dass ein Bewusstsein beginnt über die Geschichte von Kolonialismus und zum Beispiel auch über die Verfolgung von Schwarzen im Nationalsozialismus in Deutschland. Alles dies sind Dinge, wo wir oft erst mit Jahrzehnten merken, dass es längst bereit lag, um von uns wahrgenommen zu werden. Und jetzt können wir es tun. Der Rassist in uns. Deutschlands verdrängtes koloniales Erbe. Sendung von Florian Fricke. Es sprachen Konstanze Fennel, Christian Schuler, Beate Himmelstoß, Inka Kübel und der Autor. Redaktion Thomas Kretschmann.